Ja, nochmal guten Morgen, liebe Gemeinde. Mut und Entschlossenheit und das Wort denn. So habe ich die Predigt überschrieben. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Als meine Mutter vor 4 Wochen starb und wir besprachen alle Formalitäten, das war im Februar und im März, da hat sie diesen Spruch ausgesucht. Dieser Spruch ist gleichzeitig ein Spruch, den sicherlich einige von euch auch unter Konfirmationssprüchen, Taufsprüchen, Trausprüchen gesetzt haben. Kann sich noch jemand erinnern? Gibt es hier einen Treffer? Also ich kann mich jedenfalls erinnern, dass das neben Psalm 23, das ist so Hitliste, ne? Für lebensbegleitende Sprüche. Und in der Tat, der Spruch ist ja auch sehr schön. Und vordergründig ist hier die Geschichte auch schnell erzählt. Ein nomadisches Volk irrt durch die Wüste und bekommt von seinem Gott ein Land versprochen, das zu einem guten Teil hinter dem Jordan liegt und das es einnehmen soll. Es soll einheimische Menschen vertreiben und von dem neuen Land Besitz nehmen. Es soll zu neuem sesshaften Leben finden und dazu wird nun der Josua ausgesucht, denn Mose hatte es ja nun vergeigt und er durfte nicht mitkommen. Jetzt war Mose tot, also beauftragt Gott den Josua. Und als ob es Gott gewusst hätte, die Menschen haben Angst vor dem neuen Land und vor den Riesen. Ich kenne ja ein paar Takte zuvor. Im Mosebuch war ja Kaleb schon ausgerückt und kam zurück und wurde fast gesteinigt. Also, hier kommt gleich Angst auf. Und Angst ist ja so etwas wie das Gegenteil von Mut. Vor was hast du Angst? Steig gleich ein, ganz persönlich. Vor was hast du Angst? Was ist deine Unsicherheit? Vielleicht der Arbeitsplatzverlust, die gestörte Beziehung zu Kindern und Eltern, Angst vor dem Tod, Angst vor der Unsicherheit in der Welt, Angst vor sich selbst, vor Wahrheiten. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, was ist dein neues Land? Wo sollst du neue Lernerfahrungen sammeln und welche Veränderungen wären jetzt dran? Das sind so Fragen, die kommen dann gleich hoch. Gott ruft hier erstmal zum Mut und zur Entschlossenheit auf und er verknüpft dieses Mut und Entschlossenheit mit dem wiederholten Denn. Und dieses Denn ist ein wichtiges Wort. Denn ich bin bei euch. Denn ich habe euch versprochen. Denn ich gebe euch. Denn ich will, dass ihr Frieden habt. Denn ich lasse euch nicht im Stich. Nur eine kleine Aufzählung. Mut und Entschlossenheit sind hier hervorstechende Eigenschaften, zu denen Gott ruft. Mut und Entschlossenheit sind eben auch diese Schlüsselworte, die alle in den Texten für unzählige Tauf-, Konfirmations- und Segenssprüche begeistern. Offensichtlich ist das etwas, was sich Menschen wünschen, Mut und entschlossen zu sein. Mut und Entschlossenheit sind hier im Kontext wohl überlegte Eigenschaften. Die haben nichts mit rabiatem Draufgängertum zu tun. Und damit wir nicht auf die falsche Spur kommen, müssen wir hier genau hingucken. Erwachsene sagen dann schon mal so, sei nicht traurig, weine nicht, sei mutig, sei tapfer, sei dies, sei das. Aber die Erwachsenen sagen meist nicht das Denn. Sie geben somit keine Hilfe. Immerhin haben Erwachsene, wenn sie so mit Kindern oder anderen reden, sie haben scheinbar begriffen, dass es ums Sein und nicht ums Haben geht. Aber nur scheinbar, denn sie verhalten sich ja dann doch meistens anders. Ich schließe mich da ein. Nicht wahr? Du kannst das auch nicht gut leiden, wenn dir jemand sagt, sei dies, sei das. Das Denn, der Zuspruch, die Aussicht auf neues Land, auf neues Leben, die Zusicherung, dass Jahwe da ist. Das macht hier den Unterschied. Diese Vision, das ist das Salz in der Suppe, das Licht im Raum, die Quelle dafür, dass Josua und das Volk die Gegenkräfte zum Mut, also die Angst, besiegen und diese zweifelnde, nörgelnde Erweichung der Entschlossenheit überwinden. Ohne das Denn würde hier alles ziemlich schräg. Das Denn ist der Clou. Und die Josua-Geschichte entsteht, wie auch die Mosebücher, im babylonischen Exil. Im Exil keimt die Hoffnung nach Heimat, Frieden und eigenem Land, nach einem Staat und nach Gottes Reich auf. Das ist eine Hoffnung, die ich teile. Das Volk irrt als undisziplinierter Haufen durch die Wüsten und Öden, mal nah bei Gott, mal fern. So wie wir. Das ist ein eigenartiger Emanzipationsprozess, ein Erwachsenwerden, das kaum zu enden schien, so wie bei uns. Gott wartet allerdings nicht, bis alles fertig ist. Er setzt die Zeit. Und nun ist der Moment da, das Land, das neue Leben, der neue Gemeinschaftsraum des Volkes ist vor Augen. Es ist verheißenes Land. Es ist der Landraum der Urväter. Es ist das Land, wo leider längst andere wohnen. Konflikte, Verdrängung anderer, Vermischung mit anderen, Arrangement miteinander und der Übergang von dem Nomadischen zum Sesshaften und zum eigenen Staat. Das alles will bewältigt werden. Und das alles mit einer recht anstrengenden Reisegruppe, mit vielen Einzelinteressen und ohne geformten und etablierten Gemeinsinn. Deswegen müssen auch zwei Stämme ermahnt werden. Ihnen muss gesagt werden, dass sie bitteschön doch für die anderen mitkämpfen, auch wenn sie bereits ihren Teil östlich des Jordan besiedelt haben. Solidarität wird eingefordert. Hier wird also eine Übergangsphase beschrieben. Es ist also ein Veränderungsprozess. Ist das Ende einer langen Auszug aus Ägyptengeschichte? Ist es der Anfang einer neuen Ära? Oder ist es der ganz normale Wahnsinn des Lebens, so wie bei uns? Gott sucht Josua aus. Josua ist ein Sohn des Nun, der unter Mose Stellvertreter war. Josuas Vater stand also im Schatten des Mose und Josua selbst stand viel im Schatten seines Vaters. Das ist ziemlich viel Schatten und ziemlich viel Schutz zum Beobachten und Erfahrung sammeln, ohne selbst in die Schusslinie zu kommen. Es ist also eine Bürde und eine Chance für Josua. Josua wird in jedem Fall ein gehöriges Maß an indirekter Erfahrung gehabt haben. Josua ist kein Nobody, aber er ist auch nicht lebensgeschichtlich verbrannte Erde. Er ist keine Skandalnudel und auch nicht der verzogene Sohn von. Er hat nichts auf dem Kerbholz. Und in dieser Geschichte geht es nun darum, dass Josua dieses Volk führt. Hier bei uns heute geht es darum, dass wir uns wohl erst einmal selbst gut führen. Josua weiß, was es heißt zu führen. Und er weiß, was es heißt zu folgen. Gemeinsam Ziele zu verfolgen, solidarisch zu sein. Menschen, die andere führen und Menschen, die sich selbst führen, müssen beides kennen und können. Führen und folgen. Sie dürfen eben nicht von dem Applaus des Pöbels abhängig sein. Von Vorteil sind gewiss eigene Erfahrungen und einigermaßen stabile innere Verhältnisse. Sie brauchen Zuversicht, solche Menschen wie Josua. Also Zuversicht ist eine erwartbare, positive Zukunftsaussicht. Und Mut ist die Eigenschaft, auch gegen Widerstände und Ängste etwas zu unternehmen. Wenn dieser Widerstand in mir wohnt und ich einer Unternehmung oder einem Einfluss ausgesetzt werde, dann wird mir etwas zugemutet. Wenn ich jemand etwas zumute, dann glaube ich, dass der andere Mensch damit umgehen kann und die Herausforderung bewältigen wird. Ich fordere dann den Mut des anderen heraus. So hat Mut etwas mit einer Haltung zu tun. Weder Hochmut noch Demut sind hier genannt. Der Hochmut scheidet ja gleich aus. Er steht im Verruf. Hochmut begeistert nicht, er demotiviert, er stößt ab. Hochmut ist unangemessen und eben geeignet, katastrophale Fehler zu erzeugen. Und Demut hat es da leichter. Sie ist hier am Rande so angesprochen, aber sie ist hier nicht vordringlich gemeint. Sie hat auch ihr Recht und ihre Notwendigkeit, aber eben in einem anderen Kontext. Mut, wir würden auch sagen, vielleicht Wagemut oder man sagt auch im Deutschen Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Und was könnte das nun in Bezug auf uns bedeuten? Welche Widerstände und Ängste beherrschen mich? Welchen Trugbildern gehe ich auf den Leim? Was leitet mich? Was ist mit meinem Mut? Ja, wenn einen die Angehörigen verlassen, wie Bernd Meyer oder meiner Mutter, eben hatten wir noch einen Todesfall, dein Vater, da ist mit Mut auch mal schnell vorbei. Das muss man schon sagen. Deswegen stapfen wir noch ein bisschen in dieser Wort- und Sinnfamilie des Begriffes Mut und erkunden das inhaltliche Feld. Wir finden nämlich dort das Wort auch Zivilcourage, Tapferkeit, Unternehmertum, Entschlossenheit, Zielstrebigkeit, Weitsicht, Ausdauer, Risikobereitschaft. Ich könnte fortfahren. Das sind alles so Worte, die irgendwie zum Mut gehören. Und wenn ihr mal Bungee-Jumping gemacht habt, ich bin dafür nicht geeignet, da muss man sagen, da brauchst du Mut. Mut bedeutet also eine innere Widerstandskraft plus Handlungsfähigkeit angesichts eines Risikos oder einer Bedrohung. Mut ist Eigenschaft und Haltung, aber sie ist auch an konkretes, zielgerichtetes Handeln gebunden. Mut braucht es, um Herausforderungen zu meistern, sie zu bestehen und zu bewältigen. Und das kann eben auch sehr gut für Schicksalsschläge wie Krankheit, Verlust oder Demütigung gelten. Auch unsere Ehrlichkeit gehört dazu. Mut gegenüber unseren inneren Gefühlen. Und dann bedeutet Mut auch die jeweilige Realität und das jeweilige Gefühl, darüber hinaus zu blicken und der Hoffnung Raum zu geben. Auch Dankbarkeit, dass es nicht noch schlimmer kam. Dankbarkeit für jahreslanges Wohlergehen, für Segen, Dankbarkeit für Lernerfahrungen kann helfen, Kraft zu schöpfen und kann einfach einen Perspektivwechsel einleiten. So ist mir das mit meiner Mutter gegangen und so wünschen wir das natürlich auch allen anderen, die solche Verluste erleben. Perspektiven wechseln, Dankbarkeit. Das kann man nicht machen, das kann man nicht fordern, da kann man nur zu einladen. Mut bedeutet nicht, Ängste zu ignorieren. Und Mut bedeutet nicht, waghalsig zu sein. Mut hat nichts mit Abenteurertum gemeinsam. Die Realität, das Gefühl und die Angst und die Bedrohung, die Verletzung, das ist ja alles reell. Und das sollen wir auch wahrnehmen und klagen. Und wer das nicht tut und tun kann oder tun will, nun ja, der trägt ein großes Risiko in die Bewältigung seines Lebens hinein. Denn das Verdrängte ist ja nicht weg, sondern immer noch da und es wirkt, ohne dass man es wahrnimmt. Überforderung, Überraschungen, Fehleinschätzungen, Vermessenheit und vieles andere mehr sind dann die Folge. Und mit zu diesem Mut gehört für mich auch der Langmut. Ein Wort, das wir vielleicht eher unter dem Begriff Geduld erdulden oder dulden kennen. Langer Mut eben. Mut über eine längere Zeit hinweg. Das ist das Gegenteil von Hektik oder von Flinte ins Korn werfen. Auch beim Langmut, also der Demut, handelt es sich um eine aktive Haltung. Es ist ein aktives, hoffnungsvolles Warten auf etwas. Wie gehen wir zu dem anderen Wort? Sei entschlossen, sei entschieden. Das sind Worte, die zwar eine Nähe zum Mut pflegen und uns doch auf eine andere Fährte locken. Man sagt ja nicht, sei doch mal mutlos und entschlossen. Oder sei mutig und unentschlossen. Beides geht nicht. Das ist Kokolores. Die Vorsilbe ent finden wir auch beim Entbinden, beim Entschlüsseln, beim Entweichen, beim Entwickeln. Immer wird hier eine eigentümliche Gegenbewegung sprachlich zum darauffolgenden Verb wie binden, schlüsseln, weichen, wickeln bezeichnet. Und die Verdeutlichung des Verbs würden wir dann eher mit fair als Vorsilbe verbinden. Verschlüsseln, verwickeln und so weiter. Hier geht es nun um das Entschlossensein oder Entschiedensein. Es klingt nach Weggabelung, nach einem Entweder-Oder. Es klingt aber auch nach neue Türen öffnen, also entschließen. Wie auch immer, ich will es hier nicht zu weit treiben. Aber zweifellos hat Entschlossenheit und Entschiedenheit etwas mit einer zielgerichteten, abgewägten, kalkulierten Haltung und Handlung zu tun. Natürlich kann auch die Willkür entschlossen sein, aber sie ist keine Tugend oder etwas, was zu empfehlen wäre. Mit fester Absicht von etwas überzeugt sein bedeutet Entschlossenheit. Diese Entschlossenheit und Entschiedenheit dann auszuleben, macht natürlich nur Sinn mit einer sorgfältigen Abwägung. Alles andere wäre im Kontext dieser Geschichte, wo es ja um die Verantwortung für ein Volk, für zukünftigen Lebensraum geht, völlig unsinnig. Und deshalb ist ja das Wort denn und die Verheißung so wichtig für Israel und auch wichtig für dich und mich. Indem Gott spricht, du wirst und ihr werdet, spricht er in die Zukunft. Er spricht eine Aussicht, eine Verheißung aus, die ohne Zweifel daherkommt. Gott nimmt die zukünftige Realität vorweg, als sei sie schon fast da. Und dann kommt immer das Denn. Denn ich habe, denn ich werde, denn ihr seid. Und so wird Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst. Und was Gott außerdem macht, er begrenzt das neue Land. Es reicht immer von bis. Gott setzt Grenzen gegenüber menschlichen Größenwahn und er begrenzt. Denn auch die anderen Menschen haben ein Lebensrecht. Mit Gott durchs Leben zu gehen, setzt seinen eigenen Lebensraum betreten und ihn zu eigen machen, setzt zwingend voraus, die gesetzten Grenzen zu akzeptieren. Und so gibt Gott noch einen Ratschlag in Vers 7. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Diese Lebensregeln der Gebote, die hier durch den Anspruch an den einen nicht sichtbaren Gott Israels mit Bilderverbot und Doppelgebot der Liebe ergänzt sind, diese Gebote dienen einem gelingenden Leben, einem guten Miteinander. Und aus diesen Regeln heraus kann man guten Mut und grundnüchterne Entschlossenheit entwickeln. Diese Gebote und Gesetze sind eben nicht bloß ein Katalog von Verboten, sondern sie stehen im Zusammenhang mit der Befreiung aus dem Sklavenzustand. Sie sind vor allen Dingen Zuspruch, Ermutigung und Folge von Gottes Güte und Barmherzigkeit zu den Menschen. Und in diesem Glauben soll man sich das alles selbst zusagen, vor sich hin murmeln, so wie es im Psalm 1 heißt, darin Tag und Nacht baden und sich einstimmen, ausrichten, wie eine Kompassnadel durch den Magneten ausgerichtet wird. Gott kommt also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher, mit Androhung und wenn dann setzen, Gott macht es anders, als wir zuweilen meinen. Josua setzt diese frohe Botschaft Gottes um. Er informiert das Volk, er sagt, wohin es geht und was geplant ist. Er sorgt für eine gute Vorbereitung. Denn hier, ins neue Leben, in das neue Land, da geht niemand alleine. So finden wir hier in der Geschichte also eine richtig gute Mischung aus Vernunft, Glauben und Aktivität. Und das sind die wichtigen Zutaten, um neuen Lebensraum, um Übergänge von einem Land ins andere zu erschließen. So überwindet man den Jordan frohen Mutes, fest entschlossen, ohne Flausen im Kopf, aber füreinander einstehend. Solche Menschen haben Visionen, also Zukunftsbilder im Kopf, für die man nicht, wie Helmut Schmidt meinte, zum Arzt muss. Mut und Entschlossenheit sind auch unter uns Menschen nicht gleich verteilt. Es gibt solche, die viel innere Stärke mitbringen und ein Leben lang Mut und Entschlossenheit aufbringen und dabei viel Bestätigung erfahren. Es gibt auch solche, die diese Eigenschaften weniger haben. Manche haben es schlicht verloren oder sie haben vielleicht auch Verletzungen erlitten, die kaum Raum für Mut und Entschlossenheit übrig ließen. Kränkungen, die in die Defensive drückten. Manche haben sich so sehr an Ängste und Unsicherheit, wankelmütig nennt man das auch, gewöhnt, dass diese Gefühle zur neuen Heimat wurden. Andere machen immer wieder kleine Schritte heraus aus der Enge und Heimatlosigkeit hin zu eigenem Territorium und zur eigenen Person. Deshalb muss an dieser Stelle nicht der Rat oder die Aufforderung zum Mut und zur Entschlossenheit erfolgen, sondern die Betonung des Denn. Dieses Denn ist das Wichtigste im ganzen Text. Ohne das Denn kommt hier nichts in Gang. Das Denn beflügelt. Das Denn gibt einfach Wasser unterm Kiel. Der Zuspruch und die Absicht Gottes, dir dieses neue Land zu schenken und mit dir zu sein, macht, egal was kommt, den ganz entscheidenden Unterschied. Das heißt, egal ob Stellenwechsel, egal ob Trennung, egal ob Kündigung, Prüfungschaos, Scheidung, schwere Krankheit, Tod, Einsamkeit, Streitverlust, Mangel. Gott will, dass du bist. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, weiß Paulus in Römer 8, Vers 39. Und selbst wenn es dicke kommt, fallen wir nie tiefer als in Gottes Hand. Das weiß der Arno Pötzsch, der Wehrmachtsfahrer 1941. Ohne dieses Denn macht die Aufforderung in den viel zitierten Segenssprüchen wenig Sinn. Ohne das Denn wird Mut und Entschlossenheit zur Phrase. Ohne das Denn wird Mut zu Hochmut und Entschlossenheit zu launischer Willkür oder arrogantem Aktionismus. Ohne Denn werden die Tugenden Mut und Entschlossenheit irgendwie krank. Mit dem Denn, also mit der Vergewisserung und in Erinnerung rufen, dass Gott mit dir ist, mit dem Denn wissen wir, woher das Leben kommt. Wer die Gestirne lenkt, dass Gott es gut mit uns meint, dass er unser lieber Vater ist, dass er will, dass wir sind. Und so ist auch Jesu Leben eine einzige Aufforderung, dazu Mut und Entschlossenheit zu haben, weil die frohe Botschaft ein riesiges Denn ist. Es braucht diese vier Buchstaben. Denn. Amen.